In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Mein Problem ist ja, dass ich also entweder einen massiven Muskelfaserriss habe oder einen Muskelkater. Jetzt frage ich dich, wie man das am besten herausfinden kann. Ja, das ist ganz einfach. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Du schneidest mit einem, am besten mit einem Bronzemesser, weil gegen Silbermesser haben Elfen was. Du schneidest mit einem Bronzemesser diese Stelle auf, klappst das an beiden Seiten auf. Wenn was gerissen ist, ist es ein Riss. Und sonst ist es nur Muskelkater. Ja, okay. Nee, meinst du, wenn eine Katze rauskommt? Wie dann? Oder so ein Alien oder wenn sowas, hinten, dann könnte hinten bei mir aus der Katzenklappe sozusagen, was hinten rauskommt, dann. Nee, also weil ich habe ein neues Hobby. Und zwar gehe ich gerade, das Wetter ist ja so schön, gehe ich jeden Abend schwimmen. Ja, und da ich jetzt auch nicht völlig auf den Kopf gefallen bin, habe ich natürlich mir gedacht, naja, nicht gleich all in, sondern so langsam aber sicher sich steigern. Und habe angefangen mit 10 Minuten, dann 10 Minuten Pause, dann wieder 10 Minuten, dann 10 Minuten Pause, dann wieder 10 Minuten, so dass ich auf reine Schwimmzeit von 10 Minuten, von einer Stunde komme und Pause sozusagen auch eine Stunde. Ja. Okay. Aber die 10 Minuten ziehe ich auch voll durch. Also das ist jetzt nicht dann irgendwie so wie die Fetten da, die so vor sich hin treiben. Diese Brustschwimmen machen und meinst du und so. Oder ich mach Brustschwimmen oder Kraul. Nur Brustschwimmen. Nur Brustschwimmen. Ja, hat ja auch eine tolle Brust. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Da schiebe ich das Wasser weg, du. Hinter mir laufen die Leute einfach nur noch über den Poolboden sozusagen. Ja, weil ich einfach so eine Kielwelle vor mich her schiebe. So unfassbar, du. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich gestern zum ersten Mal gedacht habe, so, ich bin jetzt soweit, das muss ich noch ausführen. Irgendwann habe ich dann umgestellt auf 10, 20, 30, also 10 Minuten Schwimmen, 10 Minuten Pause, 20 Minuten Schwimmen, 10 Minuten Pause und so weiter. Und gestern habe ich gedacht, so, jetzt schwimmst du die Stunde durch. Und so ungefähr 15 Minuten vor Ende meiner Session habe ich schon gemerkt, dass mein, ich weiß gar nicht, ich kenne mich jetzt mit der Muskelbezeichnung nicht so gut aus, aber praktisch der Muskel oberhalb der Kniekehle, also am Oberschenkel, aber weißt du, hinten so. Oberhalb der Kniekehle. Also Kniekehle. Okay. Ja, jetzt, ich weiß, wo du meinst, ja. So, okay. Und genau da, wo es praktisch dieser Muskel in die Kniekehle reinläuft, ja. Da habe ich einen Schmerz, der ist. Und der ist also, immer noch da? Naja, der ist meistens, der tritt dann auf, wenn ich lange in einer Position verharre und dann mich aus dieser Position heraus bewegen will. Wenn ich dann meinen Fuß bewege, sprich laufe oder so, dann geht der Schmerz auch wieder weg. Und das deutet dann eher auf Muskelkater hin, glaube ich. Also von Erfahrung meinerseits, wenn ich solche Schmerzen habe, nach zum Beispiel Überanstrengung auf der Arbeit oder zu viel Lauferei, dann hilft mir immer Magnesium, weil ich da wirklich Magnesiummangel habe und so weiter. Also sollst du dir mal so ein Röhrchen Magnesium-Dinger holen oder so und dann gib ihm. Ich habe Tabletten. Ich habe Magnesium-Tabletten, die ich einnehme, zusammen mit meinem Eiweißprodukt und Kreatin. Ja, und also ich bin eigentlich, was das angeht. Kreatin? Das ist nicht für harte Nägel? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht auch für harte Nägel, aber hauptsächlich ist das eigentlich für Muskelaufbau gedacht. Also sprich, ich kenne mich ja da gar nicht so gut aus. Also das ist alles, was ich jetzt hier nehme, wurde mir halt empfohlen. Also man hätte mir wahrscheinlich auch irgendwie Kokain geben können. Ich wollte gerade sagen, so, ich meine, nee, Hitler zum Beispiel war ja auch die ganze Zeit auf Speed, denkt man jetzt neuerdings. Ne? Ich habe mir erst wieder da angeguckt, kann ich auch noch erzählen. Aber jetzt, pass auf, Film, das war halt so, da wurde mir gesagt, okay, damit, also das hilft zum einen, dass du einfach ein bisschen kraftvoller bleibst, also dass du nicht so schnell müde wirst, dass dir die Kraft nicht flöten geht sozusagen und gleichzeitig fördert das halt den Muskelaufbau. Also ja, und man nimmt wohl auch ein bisschen zu, wenn man beginnt Kreatin zu nehmen. So 2 Kilo, das wären wohl Wassereinlagerungen. So wurde mir das erklärt. Wassereinlagerungen, okay. Ja, habe ich gedacht, ja, klingt ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Hole ich mir das mal. Und seitdem nehme ich's. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es nicht genommen hätte. Also da müsste ich jetzt sozusagen nochmal einen Testrun machen. Aber da habe ich gerade keine Lust zu. Also ich muss auch noch, bevor ich das vergesse, erwähnen, ich habe in unserer letzten Ausgabe, in dieser völlig störfreien letzten Ausgabe, habe ich erwähnt, dass es mich nerven würde, wenn hier WhatsApp-Nachrichten kommen würde. Und ich hatte ja auch in der Podcast-Ausgabe erwähnt, dass es mich total traurig macht und darum wird auch meine Stimme gerade ein bisschen depressiver, dass meine Real-Life-Freunde, dass die halt mein Produkt hier nicht mehr hören. Und dann war es natürlich direkt so, dass eine sehr, sehr gute oder vielleicht meine beste Freundin auch mal reingehört hat. Oh. Und dann dachte, dass ich sie gemeint hätte mit dem nervigen WhatsApp-Nachrichten. Und ich möchte das hier live on air klarstellen. Sie war nicht gemeint. Es war mein Vater, der geschrieben hat. Und ich auch übrigens. Es tut mir unendlich leid, dass sie das gedacht hat. Ich weine immer noch und stelle mich auch nach diesem Podcast wie immer 8 Stunden in die Ecke und geißel mich selbst mit einer 8-schwänzigen Peitsche. Was man nochmal dazu sagen muss, ist, der Chris wurde natürlich nicht irgendwie hier rausgeworfen, weil seine Leitung so schlecht war letzte Woche. Nee, der hat Besseres zu tun, der muss, jetzt weiß ich gar nicht, irgendwas renoviert er schon wieder. Er ist hart am Arbeiten, so wie ich das auch bei Twitter gesehen habe. Ja. Da werden so Himmelslichtdinger gemacht, so sternenhimmelmäßig, glaube ich. Ah. Ja, ich bin ja eher so jemand, ich mag es, wenn Spiegel im Schlafzimmer überbetzen, aber das ist vielleicht für eine spätere Ausgabe nochmal. Ja, für so eine längere. Aber ja. Da müssen wir erstmal eine Weile warten, bis Deutschland bei irgendwelchen Großturnieren dabei ist. Nations Cup ist eine ganz große Sache. Kann ich schon kaum abwarten. Ich habe mir so einen Counter gestellt, damit ich genau weiß, wie viele Stunden es noch sind, bis zum Anpfiff des Nations Cup. Also er baut noch irgendwie um, deswegen hat er kurzfristig absagen müssen und wir haben uns gedacht, nee, wir senden trotzdem, wir lassen die Folge hier nicht ins Wasser fallen, sondern präsentieren euch sozusagen eine Fachanalyse zum aktuellen Geschehen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da ist ja, Pocho, wirklich einiges passiert. Also das Krasse ist, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, was ich so in den letzten Tagen geguckt habe, und ich habe das wie immer so Second Screen-mäßig, aber ich habe alles so ein bisschen gesehen, habe aber oft den Ton ausgemacht, was auch meistens wahrscheinlich eine gute Idee war, da ich auf den Öffentlich-Rechtlichen gucke. Es war so geil, das waren alles geile Spiele mit Mannschaften, die geil gespielt haben und die mir genau das gezeigt haben, was ich wollte, nur ich hätte fast keine dieser Mannschaften in dieser Phase der WM gesehen, aber es sind genau die richtigen weitergekommen anscheinend und auch haben gegeneinander gespielt. Es waren alles tolle Spiele. Da können wir gleich nämlich fast schon detailliert drauf eingehen. Also wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass die Spiele, auch wenn sie manchmal rein so vom Fußballerischen für mich nicht so ansehnlich waren irgendwie so ein schon so eine gewisse Spannung hatten, weil es war eigentlich immer auch so ein Underdog dabei, den man irgendwie die Daumen gedrückt hat und der war nie ganz aus dem Spiel, also es gab irgendwie nie so ein hoffnungsloses Zwischenergebnis, dass man sagen konnte, okay, jetzt ist das Spiel eigentlich schon in der, weiß ich nicht, 50. Minute entschieden oder so. Also es war immer spannend und das zeigt ja auch, dass wir, glaube ich, 3 oder 4 Elfmeterschießen hatten. Drei waren es, genau. Ja, 3 waren es. Ja, also das war schon ziemlich cool und für mich ging es natürlich schon direkt los mit dem absoluten Knaller für mich, dass Spanien gegen Russland ausgeschieden ist. Und jetzt frage ich dich mal, als Verschwörungstheoretiker. Ja. Da fragst du genau den Richtigen, das weißt du, ne? Also, ich möchte den Russen nicht zu nahe treten. Entschuldigung. Aber ich finde, es ist schon etwas auffallend, dass genau die Tugenden, wie zum Beispiel Laufbereitschaft und auch diese, ich sag mal, eine gewisse Dynamik, plötzlich da sind, wo vorher relativ wenig von diesen Attributen zu finden waren. Jetzt frage ich dich, Pocho. Ist es möglich, dass die turnierälteste Mannschaft einfach nochmal so einen Leistungssprung hinlegt? Oder gibt's vielleicht Doping kann es nicht sein, gibt's im Fußball nicht? Gibt's nicht, richtig, alle. Ja. Gibt's vielleicht andere Dinge, die du ausmachen könntest als Erfolgsrezept der Russen? Also ganz ehrlich, ich muss aber auch sagen, dass die Russen auch cool gespielt haben an manchen Stellen. Wie du auch sagst, es ist wirklich so eine Art Leistungsexplosion zu spüren. Das dann im Vergleich dazu mit der ältesten Turniermannschaft und wenn man sich die Laufstrecken anguckt, ist Russland auch ganz weit vorne. Ich sag mal so, ein Alkoholiker, der sagt, er ist trocken, ist zwar vielleicht trocken, aber ist nie nicht Junkie. Und Russland ohne Doping, dafür ist in letzter Zeit zu viel passiert. Ich will da niemandem was unterstellen. Vielleicht ist das auch das eigene Land, was das alles ein bisschen pusht. Ich finde, man kann denen definitiv was unterstellen. Ja, weil sie es schon getan haben. Natürlich. Ja, vor allem haben sie es getan, als wirklich renommierte Dopingbehörden das Ganze überwacht haben. Also bei den Olympischen Spielen zu dopen, ist ja in Anführungsstrichen viel gefährlicher, dass es auffliegt, als jetzt zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Und jetzt fällt es für mich halt, oder ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass man praktisch wirklich mit kriminellen Machenschaften versucht, bei der bei den Olympischen Spielen zu dopen und bei der Weltmeisterschaft dann sagt, nö. Und man wirklich einfach nur jetzt sagt, ja, das ist hier der Heimvorteil, den sie da haben, und das löst Kräfte, lässt Kräfte frei, von denen man vorher noch nichts wusste. Das ist für mich persönlich als Erklärung zu wenig. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Spanien relativ einfallslos gegen diese Russen gespielt hat. Eben, ganz genau. Man muss ja so sehen, das Spiel war ja nach 90 Minuten mit, oder sogar nach 120 dann, glaube ich, mit 1-1, auch eins der schlechteren im Achtelfinale und eins der weniger ansehnlichen. Da war halt auch noch ein bisschen, oder ist was fehlte, sind halt diese Tugenden auf spanischer Seite, die du eben genannt hast. Die fehlen, aber das ist bei allen großen Mannschaften, die bis jetzt ausgeschieden sind, in diesem Favoritensterben, wie ich es mal überspitzt sagen will, zu beobachten, dass halt die Sachen, die in den letzten Jahren funktioniert haben, einfach nicht mehr den Erfolg bringen heute. Ja, dieser ständige Ballbesitz. Also zum Beispiel, ja. Da habe ich jetzt auch gelesen, dass die drei Mannschaften mit den besten Ballbesitzwerten ausgeschieden sind. Argentinien, ja. Spanien, Deutschland. Ja. Das waren die, die am meisten Ballbesitz hatten und sich am wenigsten dafür kaufen konnten letzten Endes. Richtig. Nee, also ich gönne es wirklich den Russen, weil ich glaube auch, dass es für die Weltmeisterschaft und die Stimmung gut ist, dass der Gastgeber weit kommt. Und mir ist es auch egal jetzt, ob Spanien ausgeschieden ist oder nicht. Ich fand, die haben sich jetzt im gesamten Turnier, abgesehen vom ersten Spiel gegen Portugal, auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das war jetzt nicht irgendwie Fußball von einem anderen Stern. Das war schon wirklich ein bisschen altbacken, ähnlich wie bei Deutschland. Und man merkt irgendwie, dass diese Spielsysteme oder diese taktische Ausrichtung dringend überholt werden muss. Also da muss irgendwas passieren. Was mich aber gewundert hat, ist, dass die spanische Liga zumindest dafür bekannt ist, dass man doch relativ häufig versucht, schwierige Situationen mit Dribblings zu lösen, ja, also klassische 1-zu-1-Situationen eben dann rein technisch zu lösen. Und davon war ja auch nichts zu sehen. Also die schieben sich ja wirklich den Ball hin und her und sind dann letzten Endes, wenn es drauf ankommt, dann relativ kreativlos, und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also du hast ja auch hier so ein klassisches Spiel von Filigran-Technik gegen pure Zerstörung gesehen. Ne? Und die Russen sind ja jetzt nicht gerade diejenigen, die auf technischem Niveau da Hacke, Spitze 1, 2, 3 irgendwas zeigen. Aber, und das fordere ich von unserer Mannschaft, da muss ich das auch positiv bewerten bei den Russen. Am Ende hat da auch der Kampf und der Wille gezählt, der da zum Ergebnis dann führte. Und von daher, wie du sagst, man kann es den Russen da nur gönnen, wenn da alles sauber läuft, was wirklich ein bisschen strange ist halt. Ne? Wir werden es nie herausfinden. Also wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, ich kann mich erinnern, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das im März oder so war, als es die Länderspielpause gab, aber ich habe irgendwann dieses Jahr, definitiv war das dieses Jahr, ein Spiel der russischen Nationalmannschaft gesehen. Mhm. Und da war es halt exakt so, dass wenn die das Gegentor bekommen, dass da wirklich so Arbeitsverweigerung danach stattfindet. Also okay. Die versuchen schon irgendwie noch ein bisschen mitzumachen, und dann fällt das Gegentor und dann denken sie, ja, leck mir im Arsch. So. Und das siehst du ja eigentlich jetzt, oder hast du gegen Spanien eigentlich nicht gesehen. Ja, mhm. Da war es ja wirklich Tat, so, ja, dass die trotzdem weiter versucht haben, noch was in die Gänge zu bringen. Und hier kommt ja genau das zum Tragen, was man ja so ein Stück weit dann vielleicht auch mit Doping fördern kann, nämlich, dass die immer noch den letzten Schritt gehen und versuchen, zumindest die Kilometer abzuspulen, um es den Gegner so unangenehm wie möglich zu machen. Und da muss man halt sagen, Herr Müller-Wohlfahrt, der ja behauptet hat, Doping würde nichts bringen im Fußball, also ich würde mal sagen, da kann man sich vielleicht doch schon einen kleinen Vorteil verschaffen. Und also ich unterstelle das denen einfach, ja. Ich unterstelle denen, dass die bei dieser Weltmeisterschaft wirklich bis in den Nippeln vollgejuiced sind mit irgendeinem Zeug und jetzt hier auf der Welle reiten. Kriegen die das auch initiiert in den Nippel, oder wie läuft das da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das ist auch vielleicht kommt auf persönliche Vorlieben an, würde ich sagen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, ja. Aber du hast natürlich auch irgendwo diese Nachdenkmomente dann in dem Moment, wenn es dann halt so läuft wie in dem Fall. Aber andererseits muss man halt auch festhalten, Spanien hat nicht das gezeigt im ganzen Turnier, wie du schon sagst, außer im ersten Spiel vielleicht, was man erwartet hat. Und dann kann man auch im Achtelfinale ausscheiden, auch gegen Russland. Ja, wird wahrscheinlich auch jetzt sich einiges ändern bei den Spaniern. Und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt das Problem lösen, ja, dass ihr System eigentlich veraltet ist, sozusagen. Also, dass man sich da komplett von der taktischen Ausrichtung vielleicht auch umorientieren muss. Vielleicht übertreibe ich das jetzt auch zu sehr, aber es war halt einfach bei dieser WM für mich eklatant, dass diese Mannschaften, die wirklich, ich nenne es jetzt einfach Tiki-Taka, weil das war ja dieser Fußball, die Spanier geprägt haben, dass man mit dieser Taktik eigentlich, also man kommt schon, sag ich mal, man kann schon ein bisschen was erreichen, aber den ganz großen Wurf macht man mit dieser taktischen Ausrichtung, glaube ich, nicht mehr. Da muss mehr Dynamik rein, mehr Power, vor allen Dingen diese Dribblings. Das war für mich bei dieser Weltmeisterschaft bislang das Ausschlaggebende, dass du wirklich dann so 1:1 Situationen über Dribbling, über Technik löst und natürlich über Dynamik und Speed. Weil du kannst halt auch Parallelen da ziehen, auch wieder da, ne? Wenn man das einfach mit anderen Situationen vergleicht. Es gibt ja oft diesen Moment, wo man denkt, dass irgendeine innovative Sache oder irgendeine, in dem Fall innovative Spielart und Weise, dann den Sieg bringt. Und das tut er in den meisten Momenten auch, dass es dann dazu kommt, dass diese Art und Weise zu spielen, wie es auch über die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre war, dass dieser Ballbesitzfußball, dieser Guardiola-Art Fußball zu spielen, wie ich es für mich immer selber nenne, obwohl er es bestimmt nicht erfunden hat, dass das den Erfolg gebracht hat. Aber nach einer Zeit kann sich jeder Gegner auch auf das einstellen und reagiert darauf. Und das Krasse ist, man kommt halt oft in vielen Lebenssituationen, wie auch im Fußball, dann darauf zurück, dass manche Sachen früher besser waren. Ich glaube jetzt nicht, dass die Position, die ich früher, als ich Fußball gespielt habe, damals kurz nach der Währungsreform, dass diese Position des Vorstoppers wieder zurückkehren wird, obwohl es schön wäre, weil ich würde sie gerne noch mal probieren in alten Herrenmannschaften oder so. Hat nicht Panama sowas versucht? Das ich meine, Panama ist sehr gut sowas möglich, aber wie gesagt, ich hab da immer nur vom Trainer gesagt, ihr kriegt hier im Rheinland, war dazu, Jung, derjenige, der die 10 trägt, den haust du um im Mittelfeld. Das war so meine taktische Ausrichtung. Ne? Und das gibt's ja halt nicht mehr, aber was man sehen kann ist, und das sollte man vielleicht auch auf jedes Spiel mal projizieren, dass dieser klassische Stoßstürmer schon wieder im Kommen ist. Ja, das war eine interessante Diskussion bei den Rocket Beans Leuten. Habe ich nicht gesehen. Von der Bundesliga, die gesagt haben, okay, wenn du merkst, du kommst eigentlich nur über Flanken oder kannst dem Gegner über außen gefährlich werden und dann Flanken schlagen, sprich Kimmich kommt außen durch und versucht dann oder könnte eine Flanke schlagen, aber im Endeffekt ist da niemand, ja, dann wundert man sich halt schon, warum da eben nicht ein Sandro Wagner mitfährt oder eben nicht ein Gomez von Anfang an spielt, ja, weil das ist ja eine Möglichkeit oder wäre theoretisch eine Möglichkeit, ein paar Flanken zu schlagen und natürlich haben die dann auch kopfballstarke Innenverteidiger meistens, aber also zumindest mal kannst du so mehr Gefahr kreieren als mit diesem ständigen Ball hin und her schieben. Also das war ja, also jetzt bringt in dem Moment auch nicht mehr. Es bringt also, ja nichts mehr, ne? Was mir aufgefallen ist, oder vielleicht täusche ich mich da auch bei dieser Weltmeisterschaft, ist, dass sehr, sehr viele Mannschaften ein bisschen reserviert, fast schon ängstlich ihre Spiele beginnen. Und wenn es dann drauf ankommt und sie diese Angst verlieren, die Spiele zum einen besser werden, ja, also du hast einfach deutlich mehr Feuer drin in den Spielen, ist natürlich logisch, aber auf der anderen Seite dann auch wirklich. Man erkennt dann wirklich die Qualitäten der Mannschaft. Für mich war da das Frankreich-Argentinien-Achtelfinale sinnbildlich. Weißt du, die Franzosen, da haben wir ja auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt, na irgendwie, die reißen jetzt auch nicht unbedingt gerade, oder die holen auch nicht die Sterne vom Himmel. Und man hat sich eigentlich schon auf die Franzosen gefreut. Die haben eine tolle Mannschaft und sind da mehr oder weniger so mit 80-70% durch ihre Gruppe gecruised. Und jetzt hat man gesehen gegen Argentinien, als sie dann zurückgelegen sind, was die in der Lage sind zu spielen. Ja, also das war ja unglaublich, was die auf einmal abgezogen haben. Das ist eigentlich das gewesen, was ich von den Franzosen bei diesem Turnier erwartet habe. Ja. Und ich glaube, dass viele Mannschaften mit so einer Angst, Fehler zu machen, in die Spiele gehen und sich gegen, also beide Mannschaften treffen dann aufeinander und keiner will so richtig einen Fehler machen und man nennt es dann neutralisieren sich gegenseitig, aber es ist ein anderes Neutralisieren, als das vielleicht früher der Fall war, als man einfach wirklich mit Kräften sich niedergerungen hat. Jetzt ist es mehr so eine abwartende Hin- und Herschieberei, bloß keinen Fehler machen und aber ist sehr schade, dass es sich dahingehend entwickelt, oder nicht? Weil genau das ist dieser Pussy-Fußball, den auch keiner sehen will. Und dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so nach den letzten Tagen und Wochen, nach dieser Neymar-Fußball, der an Lächerlichkeit an manchen Stellen nicht zu überbieten ist, aber er schafft's, zum Beispiel Neymar schafft's dann auch immer. Und das ist so schade, weil ich habe so viel vor dem Turnier von ihm gehalten, weil er so coole Worte gefunden hat und macht sich das dann dadurch kaputt und Da frage ich dich auch ganz direkt mal, weil ich sonst die Frage vergesse. Macht er sich dadurch auch seine Karriere kaputt oder ist das egal? Ja, er macht sich auf jeden Fall mal lächerlich. Das, was er halt auf seiner Seite hat, ist es ja trotzdem ein Ausnahmefußballer ist. Ja, also ja. Das ist ja, wenn der jetzt ein durchschnittlicher Kicker wäre, so auf einem Niveau, oder von mir aus ein bisschen überdurchschnittlich, so auf einem Niveau von Mario Götze, ja, also das ist schon ein guter Fußballer. Ich glaube, dann würde er sich, also dann wäre es schwer für ihn. Aber der ist halt trotzdem noch so außergewöhnlich und so unglaublich gefährlich in der Offensive, dass ihm da wahrscheinlich viel verziehen wird. Aber dieses, ja, theatralische und wirklich immer fünf Nummern über dem zu agieren, was eigentlich gerade passiert ist, das siehst du ja nicht nur bei ihm. Bei ihm ist es halt dann wirklich die Steigerung von allem sozusagen. Aber da habe ich mir auch gestern, als ich, was war denn das letzte Spiel, Kolumbien gegen England geguckt habe, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, wie kann man dagegen vorgehen? Ja, also wie kann man sowas unterbinden? Weil ich kenne wirklich keine Sportart, in der das so eklatant ist mit diesen Schauspielleistungen. Also das ist ja wirklich... Das ist seltsam auch. Ne? Es ist so absurd, weil auch diese Situation bei Kolumbien in England gestern mit diesem Kopfstoß, ja. Also natürlich hat er mit dem Kopf so ausgeschlagen und das gehört sich nicht und das kann man ahnden, überhaupt gar keine Frage. Aber wie der Henderson da zu Boden gegangen ist wieder... Ja, da hättest du denken können, da wäre gerade Conor McGregor mit einem Spinning Heel Kick irgendwie angeflogen gekommen und hätte dem Typen wirklich die Fresse poliert. Und das ist etwas, da muss man einen Weg finden, wie man so was entweder nachträglich bestraft oder, also mein erster Gedanke, der funktioniert nicht, aber mein erster Gedanke war, sobald ein Spieler länger als 20 oder 30 Sekunden am Boden liegt, aufgrund einer Verletzung, ja, also ob der die jetzt schauspielert oder nicht, muss er für 5 Minuten das Spielfeld verlassen und von einem unabhängigen Arzt gecheckt werden. Weil es könnte ja sein, dass da wirklich was, weißt du, so könntest du vielleicht verhindern, dass die sich dann absichtlich noch theatralisch auf dem Boden rumwälzen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ich sag mal, dieses Wälzen ist natürlich richtig schlimm an sich, aber es kommt ja schon vorher, es findet ja schon vorher statt, weil der Spieler überlegt sich ja, dass er dadurch was erreicht durch die Aktion, die er da bringt. Sei es eine gelbe Karte, eine Verwarnung, Zeitspiel oder sonst irgendwas. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass, wie du es schon gesagt hast, dass es keine andere Sportart gibt, wo es so ist, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und die beiden Seiten, die ich da meine, ist auf der einen Seite, sagen wir mal, so eine körperlose Sportart wie Basketball. Wenn da dann mal so ein Center hinkommt und den einen da zur Seite drückt, dann fällt er zu Boden, ja, dann weiß der auch, okay, das muss geahndet werden, aber der würde ja trotzdem sich nicht so winden auf dem Boden, wenn er nichts hat. Nee, auf der anderen Seite nimmst du dann, sagen wir mal, im Körper heftigen Sport wie American Football. Wenn da einer getackelt wird und das dem richtig wehtut, kann er das niemals zeigen, dass ihm das wehtut, weil er sonst der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Ja, ich kann ja wieder nur meine zweite Lieblingssportart zu Rate ziehen. Ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, 4000 Kämpfe, MMA-Kämpfe gesehen mittlerweile. Oh. 4.000, 5.000 sind es auf jeden Fall. Das kann ich an einer Hand abzählen, dass sich Leute in irgendwelchen Situationen so auf den Boden wälzen. Also da fallen mir so Sachen ein wie ein Klatter-, Schien- und Wadenbein. Genau. Ja, sowas fällt mir da ein, wo wirklich dann die von Leute Spider, am Boden... Von Spider meinst du zum Beispiel oder so. Ja, ja. Anderson Silva, genau. Ja. Sowas, oder wirklich ein kapitaler Kreuzband... Nee, selbst mit einem Kreuzbandriss. Conor McGregor hat mit einem Kreuzbandriss einen 15-minütigen Kampf bestritten und du hast nichts davon gemerkt. Ja. Damit meine ich jetzt nicht, dass man mit einem Kreuzbandriss irgendwie weiter... Das ist natürlich eine andere Beanspruchung und man kann bei MMA den Kampf auch so verlagern, dass du vielleicht nicht unbedingt das betroffene Knie überstrapazierst. Sei jetzt mal alles dahingestellt. Aber diese Theatralik, die ist so unerträglich und... Also das geht mir so auf den Sack. Und das ist so ein schlechtes Vorbild halt auch. Das, ich bin ehrlich, ist mir scheißegal. Mit dem Vorbild ist mir egal. Mir geht's einfach nur auf den Sack. Ich finde das lächerlich. Das sind Pussys. Wie du sagst, das sind halt so Pussy-Moves. Welcher Mann würde denn sowas machen? Welcher Mann würde sich denn freiwillig am Boden legen und wirklich wegen so leichten Stupsern da einen sterbenden Schwan spielen? Das ist einfach für mich was Unmännliches und das gehört geächtet. Ja, auf jeden Fall. Also aber ich finde, das sollte das Publikum vor allem ächten. Richtig, aber das tun sie ja nicht. Nee, ich ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht jemand, der im Stadion dann ständig pfeift, weil unter Umständen erkennst du es ja noch nicht mal richtig. Und dir wird ja... Ja, aber es wird dir ja mittlerweile alles vorgeführt. Bei Bundesligaspielen leider nicht. Ja, aber da schon bei der Weltmeisterschaft unter Umständen. Ich weiß gar nicht, ob die jede Zeitlupe auch einblenden, das weiß ich jetzt nicht. Aber also mir geht das unfassbar auf den Sack, ja, diese Situation, wo einfach nicht nur Neymar, aber auch andere Spieler und auch in der Bundesliga und von mir aus auch in der zweiten Liga völlig theatralisch zu Boden sinken, da rumschreien. Allein diese bei leichten oder bei Tempo-Dribblings und dann rutscht einer rein, dann siehst du, der wurde noch nicht mal getroffen und schreit. Ja. Ja, also das ist auch was, da muss es einen Weg geben, wie man sowas unter Umständen auch nachträglich ahndet. Ja. Ich kann mich da auch wieder erinnern an eine Zeit, als ich noch Fußball gespielt habe, da hat immer einer gesagt, wenn er gefoult worden ist, bist du eigentlich bekloppt, ich habe morgen Spätschicht, wie soll ich so gehen? Das war noch. Ja, aber da kannte ich das auch, dass unser Trainer zum Beispiel gesagt hat, ja, wenn jemand angerauscht kommt, immer schreien. Also das wurde wird ja auch so beigebracht. Nur, ja, ich finde, das ist eine Unart. Ich weiß nicht genau, wie man sowas angehen kann. Aber ich finde zum Beispiel das mit Neymar, was offensichtlich übertrieben war. Also da sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man das nicht nachträglich ahndet. Und wirklich dann, das ist für mich fast genauso schlimm wie die eigentliche Unsportlichkeit des Mexikaners mit diesem Drauftreten auf dem Knöchel. Also ich finde das genauso unsportlich. Und aus meiner Sicht solltest du Neymar mindestens für ein Spiel sperren, wenn nicht sogar für zwei. Weil das ja, ist ja aber das erste Mal vorgekommen. Dann machst du halt wieder das Interesse am Turnier kaputt, ne? Und mag sein, aber du sorgst vielleicht damit dafür, dass beim nächsten Turnier solche Vögel sich das zweimal überlegen, ob sie so eine Show abziehen. Ja. Das ist also in vielen Sachen der Gesellschaft so und es funktioniert trotzdem nicht, ne? Jö, das ist halt ein Pech. Wenn dann macht er das halt zweimal beim Turnier und macht insgesamt nur ein Spiel dann oder zwei für seine Nationalmannschaft, wenn die weit kommen. Das Schlimme ist halt ja auch, du sprichst jetzt am Ende wieder nur darüber. Ne? Du sprichst nicht darüber, dass Brasilien klar gegen Mexiko weitergekommen ist. Nö. Ja, weil das halt das Ganze überschattet. Das ist ja eben das Traurige dann auch für Neymar, dass man ja auch darüber sprechen könnte, dass er derjenige ist, der das 1-0 macht, der das 2-0-Tor mit vorbereitet. Das sind ja auch wichtige oder entscheidende Aktionen im Spiel. Aber jeder macht sich im Endeffekt nur über Neymar lustig. Das könnte mir natürlich jetzt recht sein, ist es mir aber nicht, weil unter Umständen hätte vielleicht ein anderer Schiedsrichter in dem Moment eine rote Karte gezeigt gegen einen Spieler und hätte so das Spiel entschieden. Also, exakt, ja. Ja, und es gab ja auch schon so Fälle. Ja, und ich wette mit dir, dass es auch ein bisschen mit dem einen oder anderen Gegenspieler was macht, weil er weiß, wenn ich den Neymar nur leicht berühre, übertreibt er völlig in seiner Reaktion. Wenn er dann schon gelb hat, der Gegenspieler, weil er sich ja zweimal. Ja, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich so schnell erfasst und dann sich wirklich so entscheidet, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Also ich finde es auf jeden Fall äußerst unsportlich und da muss es einen Weg geben, wie man sowas nachträglich bestraft. Und zwar nicht mit irgendwelchen Geldstrafen oder Rügen oder sonst irgendwas, sondern das muss Auswirkungen auf den Spieler haben. Sprich, du darfst beim nächsten Spiel nicht mitmachen. So. Kann man machen, finde ich. So. Kann man auf jeden Fall machen, sehe ich auch so. Aber so kannst du dann auch direkt in den Schulterschluss ziehen zu einer großen Aktion eines anderen oder des anderen Weltklasse-Spielers, den ich auch persönlich sehr schwierig finde, aber der dann natürlich in Form von Cristiano Ronaldo gegen Uruguay eine unglaublich coole Aktion bringt und Cavani da hilft, vom Platz zu gehen. Er weiß sich dann zu präsentieren. Er bringt diesen Vorbildcharakter. Glaubst du, dass er das bewusst gemacht hat, um sich zu initiieren? Nein, der ist vielleicht auch so. Das kann er auch sein. Das glaube ich immer mehr. Dass das ein sehr, sagen wir mal so, er kümmert sich um seine Mitspieler und spendet ja auch einen Haufen Kohle. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es ihn da jetzt wirklich an den Kragen geht finanziell. Von daher kann er sich das wahrscheinlich auch leisten. Nein, aber auch wenn du diese Szenen siehst, wenn Ronaldo sich mit Kindern fotografieren lässt so und was der so für Aktionen bringt. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Gefühl wie bei mir. Da muss ich auch wieder die Parallele ziehen. Ich mochte John Cena auch nicht, aber was der zum Beispiel für Make-A-Wish macht und so weiter, das ist schon enorm. Man muss es anerkennen dann letzten Endes. Genau. Ja, das stimmt schon. Und da bringt natürlich Ronaldo dann mit einer Aktion wie dieser meinen Respekt dazu und ich denke auch von vielen anderen. Und das ist dann ein Zeichen von Größe. Sollte sich dann nicht davon auch ein Neymar beeindrucken lassen, der noch dahin will, wo Ronaldo ist? Natürlich. Eigentlich sollte er das, aber die Frage. Ich meine, was man hier auch nicht vergessen darf, der Typ ist noch sehr jung. Ja. Also, und er wurde so mega gehypt in den letzten Jahren. Es ist vielleicht auch zu viel verlangt von so einem jungen Spieler, das alles richtig zu reflektieren, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und ein super Typ zu werden. Ich meine, für den Menschen wurde eine 250 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Eine 250 Millionen Euro Ablöse bezahlt. 250 Millionen, ich runde auf, ich weiß. Aber vielleicht muss man da dann auch wieder ein bisschen Rücksicht walten lassen. Ich weiß es letzten Endes dann auch nicht so richtig, wie man damit umgehen sollte. Also ja, schwierig, aber... Man kann drüber reden, ja. Aber das ist doch genau das, was wir wollen, und das tun wir damit auch. Und haben damit eigentlich zwei Spiele abgefrühstückt, Moment, die wir überhaupt Frankreich noch nicht genannt Arbeit. Haben. Moment mal, da muss ich nochmal kurz einhaken. Ja. Da gab es ja so einen Spieler, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Franzosen hier weitergekommen sind. Ach ja, wer war denn das? Benjamin Pavard. Mit ist das einem der, der Tor. Nächste Saison für 35 zu Bayern geht? Ja, das ist ja jetzt auch, also hier in Stuttgart drehen ja alle völlig am Rad. Ja, also in Stuttgart selber und bestimmt auch schon über die Landesgrenzen hinaus war schon vor der Weltmeisterschaft klar, dass Pavard sehr, sehr schwer zu halten sein wird. Egal, ob er mit zur WM fährt oder nicht. Also wir wussten, es wird auf jeden Fall enorm schwer. Mhm. Jetzt war es dann so, dass er nicht nur mitfährt zur Weltmeisterschaft, sondern auch noch einen Stammplatz bekommen hat. Das sah ja eigentlich zunächst nicht danach aus. Er hat sich ja diesen Stammplatz in der Vorbereitung dann erkämpft. Ja, dann schießt er auch noch ein Traumtor, ne? Ja, dann hat auch soweit, jetzt sag ich mal, keine kapitalen Fehler gemacht. Das war jetzt auch nicht herausragend, was er gespielt hat, sondern das war halt einfach das, was man erwartet von einem soliden Rechtsverteidiger. Punkt. Richtig. Also, mehr war es nicht. Das aber Tor war mehr, ne? Das Tor war dann letzten Endes der Türöffner, muss man sagen, zu noch viel mehr. Und natürlich geht's dann los, ja, der muss mindestens 60 Millionen bringen oder 50 Millionen, da wird halt jetzt viel spekuliert, weil es natürlich einige Interessenten gibt, ist ja ganz normal, wenn du da siehst, da spielt jemand, der eine gewisse Qualität hat und der spielt bei einem Verein, der weder in der Euroleague spielt, noch jetzt große Ambitionen haben dürfte, nächstes Jahr Champions League zu spielen oder in die Champions League zu kommen, dann versucht man natürlich da vielleicht so einen Spieler abzuwerben. Und das verdreht, ist mein Eindruck, hier in Stuttgart vielen Fans so ein bisschen den Kopf. Ja, also, dass man wirklich über Summen nachdenkt, die aus meiner Sicht nicht völlig unrealistisch sind, aber für mich gibt es noch keinen Anhaltspunkt, dass es Vereine gibt, die wirklich bereit sind, jetzt 60 Millionen für doch Benjamin Pavard zu bezahlen. Doch, die glaube ich schon. Moment, Moment. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob ein Verein wie, nennen wir jetzt mal, ich meine, du kannst fast jeden Verein nennen, weil jeder hat Interesse bekundet, aber jetzt nehmen wir mal Real Madrid, ja, ja. Oder für Paris Saint-Germain macht für mich vielleicht noch mehr Sinn. Mhm. Wenn die wissen, wir kriegen den nächstes Jahr für 35. Ja. Ja, wenn das wirklich stimmt mit der festgeschriebenen Ablöse, dann würde ich rein logisch sagen, den nehmen wir nächstes Jahr, weil der kommt jetzt von seinem ersten großen Turnier, wird kaum eine Vorbereitung spielen, muss sich komplett neu eingewöhnen in neue Stadt, neues Umfeld, unter Umständen ein neues System. Da ist die Gefahr doch viel zu groß, dass er vielleicht in dieser Nach-WM-Saison total unterperformt und man ihm so einen ganz wichtigen, also weißt du, so ein bisschen in seiner Entwicklung blockiert. Also so würde ich an die Sache rangehen. Der ja, ist so jung, der ist 22 und du kriegst den nächstes Jahr für festgeschriebene 35. Warum soll ich jetzt 60 bezahlen und ein Risiko eingehen? Sage ich dir ganz klar, wie es ist. Gebe ich dir recht, bei jedem anderen Verein außer dem, den du genannt hast. Wenn Paris Saint-Germain an einem französischen Spieler Interesse bekundet, ist das genau so wie das Verhalten von 90% der Bundesligaspieler, wenn Bayern München ruft, glaube ich. Das kann ich mir auch vorstellen. Die gehen dahin. Und das ist auch keine Eingewöhnungszeit für einen Franzosen in Paris. Das ist wahrscheinlich der Traum von jedem Spieler dann da. Wenn jeder andere Verein, gebe ich dir recht, dann würde es so kommen, wie du sagst. Wenn aber Tuchel und Paris sagen, wir geben 60 Millionen dafür, dann ist denen das scheißegal, ob die im Sommer darauf 25 Millionen weniger zahlen würden, dann lassen die sich gar nicht mehr auf die Vertragskämpfereien mit anderen Vereinen ein, dann holen die den direkt. Und wenn die den haben wollen, holen die den auch, glaube ich. Aber es würde auch bedeuten, dass Pavard plötzlich zum teuersten Innenverteidiger der Welt wird, weil ich glaube, bislang gab es irgendwie nur zwei Innenverteidiger, die 60 Millionen gekostet haben. Und er wäre. Wobei es Westergaard alleine äußerlich verdient hätte. Er hätte es verdient, das stimmt schon. Aber ja, kann auch sein, nicht mal gespielt, ne? Paris dann vielleicht da zuschlägt. Kommt dann noch nach Gladbach. Nee, Eieiei, genau. Das Ding ist, das wäre doch schön. Man weiß es nicht. Das Ding ist, dass ich trotzdem erstmal in Frage stelle, ob es wirklich diese Interessenten gibt, weil natürlich beginnt jetzt hier Folgendes. 35 Millionen, angeblich Bayern 2019, das wäre so das Ding. Hier in Stuttgart drin alle durch. Ja, nicht zu Bayern, zu allen, nur nicht zu Bayern. Und Reschke wäre ein schlechter Vorstand Sport, wenn er praktisch den Bayern den Zuschlag gibt für die nächste Saison. Und aber der ist doch selber von Bayern gekommen und abgeworben worden, oder? Ja, aber das finde ich, ich glaube, dass so ein Profi wie Michael Reschke das ausblendet erstmal. Natürlich hat er vielleicht andere Verbindungen und kennt er die Leute besser als wir jetzt vielleicht zu Paris, das glaube ich schon, aber wenn es jetzt hier rein ums Geld geht, Wenn er Profi ist, muss er das ja ausblenden. Ob er ja, aber man muss dazu mal sagen, und das sage ich nicht, weil ich mit dir jetzt hier eine Sendung mache, weil wir uns so lange kennen. Das sage ich auch nicht aus dem Grund, weil ich als Kind großer VfB Stuttgart-Fan war. Aber was da in den letzten Tagen mit den Verpflichtungen gemacht worden ist, das ganz großes Kino. Und das ist mehr, als jeder andere Bundesliga-Verein mittlerweile im Moment gemacht hat, finde ich. Können wir auch noch recht drüber reden. Hm? Können wir auch noch recht drüber. Aber ich wollte kurz meinen Gedanken ausführen mit diesem Bayern-Thema. Also jetzt nehmen wir mal an, bevor ich jetzt lange drum rumschwafel. Mein Gedanke ist halt wirklich folgender. Wenn ich der Berater wäre von Pavard, ja, Geld und so, klar, ist alles verlockend. Aber wie gesagt, der kommt von seinem ersten großen Turnier. Es ist richtig Hype angesagt und der hat mit Sicherheit jetzt auch einiges an Fehlern gelassen. Der hat alle Spiele in der Bundesliga-Saison mitgemacht. Das heißt, der dreht wirklich am Rad seit 1. Juli 2017. Ohne Pause. Jedes verfickte Spiel. Jetzt bei der Weltmeisterschaft. Jedes Spiel. Vorbereitung. Alles. So, jetzt kommt der praktisch dann nach so einem langen Turnier zurück nach Deutschland. Und kann sich da beim VfB mehr oder weniger ins gemachte Nest setzen. Ja, der bekommt die Zeit, den Urlaub, den er braucht. Er wird auch, selbst wenn er nicht bei 100% ist vom Fitnesswert her, wird er bestimmt erstmal spielen, weil es ist halt Pavard, gar keine Frage. Das heißt, er sitzt hier im gemachten Nest, kann eine komplette Saison spielen, kann die WM so ein Stück weit sacken lassen, Kräfte wieder schöpfen und dann sozusagen 2019 wechseln. Die Gefahr finde ich jetzt, wenn ich sein Berater wäre, ist doch viel größer, er geht jetzt zu einem neuen Verein, wo er unter Umständen noch nicht mal Stammspieler ist. Also wenn der zum Beispiel jetzt schon zu den Bayern gehen würde, muss er davon ausgehen, dass er auf der Bank sitzt. Ja, das ist einfach so, dass wahrscheinlich Hummels und Boateng und Süle noch ein bisschen die Nase vorne haben. Und dazu kommt, wie gesagt, dass du die Vorbereitung verpasst, dass du insgesamt vielleicht auch ein bisschen geschwächt bist nach so einer harten Zeit, die er dann jetzt mit Sicherheit über sich hätte ergehen lassen müssen. Also ist halt einfach viele Spielminuten, die du da in den Beinen hast. Deswegen, er hat doch alle Trümpfe selber in der Hand. Also jeder Verein von denen, die momentan Interesse bekunden, wird bereit sein, die 35 Millionen 2019 zu bezahlen. Also warum jetzt was übers Knie brechen und sich nicht da die Zeit nehmen dieses Jahr? Das wäre halt mein Ratschlag auch an den Spieler. Und dann kann er sich doch im Endeffekt aussuchen, wohin geht. Also an der Ablöse mit den 35 Millionen wird das 2019 nicht scheitern. Außer der verletzt sich wirklich schwer. Aber ja, dann ist es eh erstmal egal. Also ich hoffe, dass der Deal wirklich so ist, dass man sagt, Pavard bleibt das Jahr, auch im Hinblick darauf, dass Badstuber jetzt erst gegangen ist oder sehr wahrscheinlich geht und du dann zwei aus meiner Sicht sehr große Lücken stopfen müsstest und das wird auch nicht so leicht, vor allen Dingen, wenn die Konkurrenz weiß, dass du gerade 50, 60 Millionen für den Spieler kassiert hast, dann kann es auch gut sein, dass da Mondpreise aufgerufen werden, wenn du dich für andere Spieler interessierst. Also ich glaube, für alle Parteien wäre das Sinnvollste, zu sagen, wir warten diese Saison ab und wickeln das dann mit den 35 Millionen ab und gut, wir lassen uns zwar 20 durch die Lappen gehen, ja, aber das sind doch sowieso so Fantasiezahlen mittlerweile. Ja, die sind es, klar, aber den Wert sehe ich da schon, den sehe ich auch bei 60 Millionen eher. Ja, meinst du, der geht? Natürlich. Ich glaube, wenn der geht, dann geht er, glaube ich, jetzt im Sommer für die 60 Millionen, ja. Ich bin gespannt. Ja, und die anderen Verpflichtungen, die du angesprochen hast, die Davi und Castro, die vorgestellt wurden jetzt am vergangenen Freitag, ja, da bin ich erstmal im Prinzip auch als Fan ganz zufrieden damit. Es gibt natürlich für mich, wenn ich jetzt als Fan mir das angucke, noch so ein paar Punkte, wo ich sage, komisches Gefühl. Und das ist natürlich die Davis Nummer, als er damals gegangen ist. Und nicht das Gehen war für mich das Problem, sondern wie er sich danach präsentiert hat im Stuttgart-Trikot, als es wirklich ums Überleben ging. Da hätte ich jetzt oder habe ich als Fan halt eingefordert, dass er als damals auch bester Spieler beim VfB Zeichen setzt, vorangeht und besonders heraussticht, wenn es darum geht, sich gegen den Abstieg zu stemmen. Und das hat gefehlt, das war das eine. Natürlich wird ihm das so ausgelegt, ja, er wechselt nach Wolfsburg und ihm war das scheißegal. Das muss es noch nicht mal sein, dass es so ist, aber es ist auch letzten Endes scheißegal, warum er sich nicht ausreichend motivieren konnte. Er hat mir nur gezeigt, in Situationen, wo es drauf ankommt, ist er nicht da. So, deswegen ein bisschen Skepsis in der ganzen Geschichte, aber er ist vielleicht auch gereift in den letzten zwei Jahren und hat vielleicht auch daraus gelernt. Und ja, er kommt ja, hätte er sicher bestimmt auch die Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen und ich finde es schon überragend, dass jetzt in kurzer Zeit zwei Stürmer, die sicher irgendwo anders mit Gomez und ihm, dass da zwei Stürmer zurückkommen oder Offensivspieler, die sicher bei anderen Vereinen auch eine Möglichkeit gehabt hätte, mehr Geld zu verdienen und vielleicht auch garantiert international zu spielen. Ich kann ja jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der Daniel Didavi, der wohnte ja, der hat auch da seine Wohnung, so ein Penthouse ist das, in Reudern. Und Leute, die hier schon länger zuhören, wissen natürlich, der Tobi ist der Reudener Metzger. Da gehen sie alle hin. Und dazu kommt, dass meine Ehefrau auf dem Rathaus in Reudern arbeitet. So, und da wusste man natürlich schon, dass der Didavi immer so ein Stück weit damit ja liebäugelt, wieder nach Stuttgart zu gehen, weil er hat dieses Penthouse da nie aufgegeben. Also Wohnung, Penthouse, wie auch immer. Er hat das immer als Zweitwohnsitz gelassen. Okay. Und ich kann natürlich verstehen, wenn jemand, sag ich mal, ein Haus hat irgendwo, dass er das nicht verkaufen will, kann ich verstehen. Aber so eine olle Bude da, weißt du, das ist ja jetzt ja nicht unbedingt, dass du da sagst, ich finde nie wieder was Neues. Ja, ja, besonders in Stuttgart nicht wahrscheinlich. Also am Geld wird es bei ihm sowieso nicht scheitern. Nee. Und ja, er wird mit Sicherheit was finden. Und wenn es darum geht, für ja die Zeit nach dem Fußball sich irgendwo niederzulassen, dann denke ich mal, wird er auch eher seine Zukunft in einem Haus sehen, also in einem eigenen Haus sehen und nicht in so einer in einer Wohnung mit. Weißt du ja nicht, wie er lebt. Ich weiß gar nicht, hat der Familie? Hat der Kinder? Nee, der hat nur eine Olle. Ja, siehst du. Also dann reicht ein Penthouse ja auch, um selbst für Koks und Nutten reicht ein Penthouse sowieso besser als irgendein Haus. Du möchtest ja nicht da, also so, wenn ich die Wahl hätte, mit mehreren Leuten unter einem Dach zu leben oder in meinem eigenen Haus, dann würde ich persönlich, glaube ich, das eigene Haus wählen. Und ich vermute mal, das ist jetzt wahrscheinlich dann auch eine Unterstellung, aber ich vermute mal, dass es den meisten so geht, dass sie ein eigenes Haus bevorzugen würden und nicht mit weiter, weißt du, da wohnen ja andere Familien noch. Also ich bin, was ist zwar auch wieder jetzt völlig nebensächlich, aber egal, ich bin auch mal gefragt worden, ob ich lieber in einem Haus wohnen würde, wenn ich jetzt diesen Euro-Jackpot oder so für 90 Millionen gewinnen würde. Ich würde mir ja so ein Loft holen, ähnlich wie im Teil 1 von Highlander. Ich weiß nicht, ob du den Film so in Erinnerung hast. Nee, hab ich nie gesehen. Wo du wirklich mit so einem Lastenaufzug, mit so einem alten Lastenaufzug, mit einem gusseisernen Tor in die Wohnung fahren musst, was dann von innen richtig geil ist und was von außen aussieht wie ein fucking Fabrikgelände. Wie das bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, ähnlich, ja. Ja, siehst du, was ich geguckt habe, wo du Highlander gesehen hast. Ja. Nee, also, wie gesagt, dass der jetzt wieder hier ist und finde ich auf der anderen Seite dann wieder schön, weil es ein Spieler ist, der unbedingt hier spielen möchte. Und das ist auch irgendwie was man ihm hoch anrechnen muss. Wie du gesagt hast, der hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, irgendwo nochmal abzukassieren, vielleicht international zu spielen, ins Ausland zu gehen, was auch immer. Eben. So. Und er sagt aber, nein, es gibt für mich nur eine Option. Wenn ich von Wolfsburg wechsle, dann zum VfB. Das ist mein Verein. Und vor allen Dingen hat er einen Satz gesagt, den finde ich sehr schön. In den 2 Jahren, wo er in Wolfsburg war, hat er gemerkt, dass ihm ohne den VfB was fehlt. Und das sind so Satz, Aussagen. Ja, ja, ich meine, das fordert man doch die ganze Zeit ein von den Spielern. Richtig. Ja, absolut. Genau das, diese Identifikation, dieses mit dem Verein zusammenwachsen und nicht dieses Söldnertum, was vielen dann vorgeworfen wird. Ja, exakt. Und dann muss man auch aus Fehlern lernen. Dann muss man auch junge Spieler aus Fehlern lernen lassen können. Das ist ja völlig okay. Und das muss man ihm jetzt auch zugestehen, dass er vielleicht daraus gelernt hat. Er kommt jetzt zurück und er hat jetzt die Möglichkeit zu zeigen, wie wichtig ihm der VfB dann wirklich ist. Also von daher, unterm Strich sage ich, cooler Transfer, allerdings so leichte Seitenstechen aufgrund dieser Abstiegssaison. Wo man aber nochmal dazu sagen muss, es lag nicht nur an die Davis mangelnder Leistung, da kann sich keiner rausnehmen. Zu Castro sage ich auch, das ist ein Spieler, der schadet dir mit Sicherheit nicht in der Mannschaft. Den hätte ich gerne in Gladbach gesehen. Es gibt nur 2 Punkte, die mich so ein bisschen krummeln lassen. Das ist zum einen, dass es ein Spieler ist, der sehr viel Geld bei Dortmund verdient hat. So viel wird er beim VfB nicht verdienen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Personalie, die dir schon einen kleinen Graben in deinen Etat reißt. Das ist einfach mal so. Dafür kriegst du aber auch eine gewisse Qualität, gar keine Frage. Aber eine Qualität fehlt mir im VfB-Kader jetzt so ein bisschen, die wir nämlich verloren haben durch den Badstuber-Abgang. Und das ist so eine Mentalitätsgeschichte. Und da wäre es mir schon ganz recht, wenn da nochmal jemand kommen würde, der diese Geilheit auf Siegen verkörpert. Ja, ich habe das ja mal hier auch im Podcast erzählt, dass dieser Badstuber, der ist ja wie ein Irrer auf dem Platz, ja, und auch wahrscheinlich neben Platz. Und das ist jetzt Castro, den Eindruck macht er auf mich nicht. Ja, das ist für mich keiner, der auf dem Platz da wirklich die Mannschaft aufweckt und aufscheucht fast schon. Ja, aber er ist so ein Typ halt, ne? Und ich finde, doch, der kann schon in die Position reingehen, glaube ich. Der kann eine Mannschaft, glaube ich, mitreißen mit seiner Körperlichkeit, mit seinem Auftreten. Und man muss ja auch sagen, ist ja auch ein hübscher Kerl und so. Und von daher, alles gut. Dann geht's ja. Ja, ne? Ja, nee, also wie gesagt, rein von der Qualität her, ich habe das auch im STR-Podcast gesagt, ich meine, wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass in unserer Mannschaft jetzt Mario Gomez, Daniel Didavi und Fidel Castro spielen, dann hätte ich gesagt, das kann doch nicht sein. So, und wenn er dann kommt, ja, übrigens, eines der größten Talente mit Maffeo wird auch noch zu euch stoßen. Ein kroatisches Ausnahmetalent mit Sosa wird auf der linken Seite wahrscheinlich Insua dann irgendwann mal beerben. Den hätte ich halt für völlig irre erklärt. Ja, und vor allem hätte ich gesagt, wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, übrigens kriegt ihr 18 Millionen für Daniel Ginzek, dann hätte ich, also dann wäre ich vom Glauben abgefallen, weil das darf man bei der ganzen Didavi-Geschichte ja auch nicht vergessen. Richtig, ja. Der kostet ja kein Geld, also keine Ablöse, sondern der wurde gegen Daniel Ginzek getauscht, plus nochmal 10 Millionen extra obendrauf. Das ist ein Transfer, also der Schmatke, ich weiß nicht, ob der irgendwie immer noch so Nachwirkungen von seiner Düsseldorfer Altbierzeit hat oder so. Ja, du musst doch mal, aber Schmatke muss da eins sagen. Ja, stand ja auch mal in Gladbach unter Vertrag und ich habe dann ja immer ein gutes Verhältnis, weil einmal was Gladbach, einmal Gladbach. Er hat Torwart gespielt, ja. Nein, der hat als Torwart bei Gladbach gespielt? Ja. Also, richtig gespielt oder war der? Ja, so zweiter Torwart, ne? Da kann aber ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, ist schon ein bisschen her. Bin ich nur mit Freiburg und mit Düsseldorf. Ja, ist schon ein bisschen her. Der hat auch da am Tor gestanden. Und auf jeden Fall, wenn du Interviews mit Jörg Schmatt gehörst, glaube ich ja, und wenn wir hier beim Unterstellen sind von Sachen wie Russen, Doping, ich glaube ja, dass Jörg Schmatt ein sehr großes Alkoholproblem hat. Weil der redet immer so, als ob er besoffen wäre. Ja, das stimmt. Ne? Also, wir haben ja nicht Ginzek. Aber er ist auch irgendwie sympathisch. Ja, na klar. Super Typ. Ne? Ja. Aber ich meine, jemand, der ein Alkoholproblem hat, ist mir grundsätzlich sympathisch, aber aber ich sehe es gerade. Der hat 98 bei Gladbach gespielt und exakt 0 Spiele gemacht. Das siehst du. Aber übrigens auch 0 Tore. Als Torwart nicht verwunderlich. Und dann ist er direkt in den Trainerstab von Borussia Mönchengladbach gewechselt. Der war Co-Trainer. 98, ja. 99. Ja, war er. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, das habe ich nicht gewusst, aber Mann, da haben wir ja noch was herausgefunden. Ja, also übrigens, da muss man vielleicht auch noch einen kleinen Seitenhieb loswerden in Richtung Wolfsburg. Es ist schon nahezu lächerlich, dass Wolfsburg jetzt zum zweiten Mal Relegation spielt, überhaupt eine komplett kacke Saison abliefert. Und Walter Spieler holt es Fakten. Ne? Ja, 100 Millionen kriegen sie für diese Saison, damit es endlich besser wird. Und dann vor allem, ich würde doch wahnsinnig werden, wenn ich irgendjemand da wäre, der was zu sagen hat, wenn der erste, sag ich mal, in Anführungsstrichen, große Transfer, 18 Millionen für Daniel Ginzek ist. Und ich gebe noch unseren besten Vorbereiter weg. Mit Daniel Didavi. Also da würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden. Aber gut, die werden schon wissen, was sie machen. Ich denke auch. So, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf Weltmeisterschaft. Pocho, du sagst mir, wenn du weg musst, weil Pocho hat halt auch noch ein Terminchen. Wir müssen uns heute ein bisschen kürzer fassen. Übrigens, bevor wir jetzt auf die weiteren Spiele zu sprechen kommen, nutze ich jetzt mal kurz die Zeit und bedanke mich wirklich bei den Patreon-Leuten, die jetzt auch neu dazu gekommen sind. Ich weiß jetzt immer nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ob die Leute genannt werden wollen, aber ich dachte mir jetzt, vielleicht kann man es mit den Vornamen dann doch mal kurz machen. Und jetzt kann ich das hier nicht aufrufen oder was? Das wollte ich euch ganz persönlich ansprechen und Danke sagen. Der René hat, wie nennt man denn das dann, ist mit dabei. Der Jürgen, der Markus, der Sven, der John, ich hoffe, der Philipp ist mit dabei, Sebastian, der Dennis, der Marius. Alles Patrioten. Ich hoffe, ich hab jetzt niemanden vergessen. Wenn, dann tut's mir wirklich leid. Es ist jetzt hier auf der Schnelle nicht für mich einsehbar gewesen, ob ich wirklich alle aufgezählt habe. Wir bedanken uns da wirklich recht herzlich und sind auch ein bisschen überrascht, dass wir, also das klingt jetzt vielleicht albern, aber dass wir wirklich 11 Leute haben, die uns hier unterstützen. Das ist großartig und vielen, vielen Dank. Und wir werden uns da auch nochmal erkenntlich zeigen und ein schönes Sonderheft machen wir da dann. Aber dickes, ne? So mit Dicket. Mit Alkohol. Stecktabelle in der Mitte. Mit Alkohol. Ja, und Stecktabelle. Mit Alkohol und Stecktabelle ist das schon mal ein geiler Titel. Das ist schön, mit Alkohol und Stecktabelle, das wird was. also vielen Dank, wer mal vorbeigucken will, patreon.com/Dietercast. Hilft uns, um zum Beispiel Kosten für Server, Auphonic und dann auch ordentliche Mikrofone zu investieren. Denn wir versuchen uns natürlich auch technisch immer zu verbessern. Das ist unser Ziel. Wir sind niemals satt. Wir sind anders als der FC Bayern und der DFB. So, zurück zu den Achtelfinalspielen. Welche Mannschaft hat dich denn am meisten überzeugt jetzt im Achtelfinale? Weil ich möchte jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Das finde ich irgendwie langweilig. Also ganz ehrlich, was ich am geilsten finde, ist dass England das Elfmeterschießen gewonnen hat. Finde ich am geilsten, weil ich bin immer ein bisschen anglophil gewesen in meinem Leben. schon immer. Und finde es geil, dass sie weitergekommen sind. Ich finde es geil, wenn sie noch weiterkommen. Und es ist für mich bezeichnend, dass das genau eine Mannschaft ist, die genau die Tugenden widerspiegelt, die ich im Moment fehlend finde bei der deutschen Nationalmannschaft. Da machen es die Leute genau auf der anderen Seite, die machen diese Sachen wie Kampfgeist, Männertum und so ein bisschen Grunzen vorm Spiel wahrscheinlich und so. Aber die haben es auch leichter, glaube ich, weil die eben nicht diese Weltmeisterschaft, also die erfolgreiche hinter sich haben. Das macht, denke ich mal, schon nochmal was. Und sie gehen natürlich auch ein Stück weit unbeschwerter in dieses Turnier. Ja, das sind alles junge Leute, die, also keiner wäre denen jetzt böse, wenn die im Achtel- oder Viertelfinale ausscheiden, je nachdem, wie sie sich bis dahin präsentiert haben. Bei den Deutschen ist es halt definitiv so, ob die jetzt in der Vorrunde rausfliegen oder im Achtelfinale oder im Viertelfinale gegen Schweden oder Russland oder so. Der deutsche Fan wäre erstmal enttäuscht. Richtig. Halbfinale solange er nicht Weltmeister mindestens doch. Sein. Ja. Aber wie gesagt, ich würde mich da im Moment am meisten freuen, aufgrund der, ich möchte die Engländer jetzt nicht als absoluten Favoriten stellen, aber ich würde sie gerne weit sehen, mindestens im Finale oder so. Anderes Spiel noch, was man unbedingt nennen sollte, meiner Meinung nach, ist Belgien-Japan. Ja, das war auch beeindruckend, wie die das Belgier war zurückgekommen sind. Die Belgier, richtig krass. Ich habe das wirklich, das war so ein klassisches Second-Screen-Spiel von mir, wo ich gezockt habe und das nebenbei mit Sound gehört habe. Und nach dem 0-2 habe ich da wirklich schon gedacht, ja, dann scheinen die halt jetzt auch aus als Favorit. Kommen dann halt wirklich so zurück, wie man sich das von einem Favoritenteam vorstellt. Bin deswegen sehr beeindruckt gewesen von der belgischen Mannschaft. Ein Spiel, was ein bisschen negativ für mich ist, du kannst ja gleich zu deinen Spielen dann auch noch was sagen, genauso, ich mach das jetzt mal kurz, ist Schweden-Schweiz, weil ich da eigentlich auch die Schweizer vorne gesehen habe und natürlich in der letzten Minute der Gladbacher Neuzugang Lang dann auch noch rot kriegt, das ist natürlich sehr schade und Sommer eigentlich ein starkes Spiel gemacht hat. Ich war da so ein bisschen natürlich Schweiz-Guy auch, aber alles über allem sehe ich und ist es für mich cool, dass die Three Lions da wirklich weitergekommen sind und hoffentlich noch weiterkommen und dass dieser Pokal dann vielleicht auch mal nach Hause zu denen kommt. Das finde ich ganz cool. Ja, also das einzige Spiel gewesen, das ich jetzt von diesen Achtelfinals nicht gesehen habe, Schweden gegen Schweiz. Mhm. Und was ich so gehört habe, war jetzt auch nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Ist halt genau, fängt beides irgendwie mit SCA an, ist halt scheiße. Ja, und auch mit W dann, wa? Und ja. E. Boah, das ist ja. Boah, siehst du, und das ist genau das. Da kannst du mir auch wieder Verschwörungen ziehen. Ist ja mit Sicherheit. Ne, so, weil nur das Z bleibt übrig. Und wenn du das Z umdrehst und um 180 Grad nochmal drehst, ist das wieder ein Z. Jetzt habe ich ein Z im Kopf. Bei dem Spiel, was du angesprochen hast, Belgien gegen Japan, da war es so, dass ich auf dem Sofa saß, das Spiel lief halt so vor sich hin und ich habe nebenbei so ein bisschen gelesen. Und als es natürlich dann 2-0 stand, hat mich dieses Spiel voll in seinen Bann gezogen. Buch wurde weggelegt und die Konzentration ging voll auf den Fernseher über. Und das war schon ziemlich cool. Und die Belgier haben ja auch sehr gut gefallen mit ihrem zweiten Anzug gegen England. Wobei man natürlich hier sagen kann, die Engländer wollten nicht unbedingt Gruppenerster werden, um in das leichtere Bracket zu kommen, wie man ja so schön sagt. Ja, schön. Also das kann natürlich sein, dass es wirklich damit zu tun hatte, dass die Engländer jetzt nicht das Äußerste versucht haben. Ist auch scheißegal. Belgien gibt bislang eine vernünftige Figur ab, haben aber auch Schwächen gezeigt gegen Japan. Also so ist es nicht. Die Belgier können einiges leisten, aber sind auch nicht unbesiegbar, möchte ich mal sagen. Gleiches gilt für Kroatien. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht nach der Vorrunde. Ja, jetzt im Spiel gegen Dänemark. Ich möchte die Dänen jetzt hier nicht irgendwie kleiner reden, als sie sind, aber ich hätte gedacht, dass Kroatien weniger Probleme hat, hier in die nächste Runde einzuziehen, aber man muss dann trotzdem sagen, letzten Endes haben sie es geschafft, nur darauf kommt es an. Ja, aber wenn man Westergaard nicht einsetzt, muss man sich nicht wundern, ne? Ja, wenigstens beim Elfmeterschießen, ja. Also das stimmt, im Tor. Ja, mit der auch immer in der Kamera. Absolut. Und noch eine kleine Randanekdote zu Kolumbien-Spiel fand ich sehr, sehr interessant. Und als ich das gelesen habe, muss ich das gerade nennen, weil mir dieser Spruch unglaublich witzig rüberkam. Für alle Leute, auch Filmzitate mögen und so weiter. Da hat ein Kolumbianer sich ja darüber beschwert, dass der Schiedsrichter nur Englisch gesprochen hätte. Ach so? Ja, was ja total überraschend ist. Ich bin auch dafür, dass beim nächsten WM-Turnier, wo ja wirklich alles noch größer und so weiter wird, und da kommt das Filmzitat zustande aus Indiana Jones, ich finde auch, dass Schiedsrichter mindestens Altaramäisch sprechen können, damit auch alle Katholiken und so weiter dann in Zukunft da abgedeckt sind. Danke, das wollte ich noch loswerden. Wobei man ja wirklich sagen könnte, dass die Schiedsrichter zumindest mal Spanisch so ein bisschen verstehen können sollten, weil ist ja immerhin die Sprache, die am häufigsten, glaube ich, gesprochen wird auf der Welt, oder? Sollte man annehmen, ne? Würde ich jetzt so mal tippen, oder? Oder ist Englisch noch vor Spanisch? Weiß ich nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz sollte es okay sein, wenn sich ein Schiedsrichter auf Englisch unterhält, dann sollte der Spieler das ja auch als, das sollte er verstehen, weil, das, aber, ja, also, ne? Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Also, Uruguay wollte ich noch kurz erwähnen, weil natürlich, also Cavani imponiert mir unglaublich, den habe ich so die ganze Zeit, als er da bei Paris rumgekickt hat, so, ja, ist schon ein geiler Stürmer, aber so, und jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, da klickt der so richtig bei mir. Umso mehr ärgere ich mich, dass der sich verletzt hat. Ich hoffe, dass das noch mal irgendwie was wird und dass der fit wird, um noch gegen gegen Frankreich auflaufen zu können, weil ziemlich geiler Stürmer. Dazu kommt die unglaublich gute defensive Kompaktheit, die Uruguay hat. Also gegen die ein Tor zu schießen, ist immer enorm schwer. Und auf der anderen Seite haben sie halt die Möglichkeit mit ihren beiden Ausnahmestürmern. Nicht nur die, aber natürlich Suarez und Cavani sind so. Ja, geil, ne? Ja. Aber auch geil auch, ne? Ja, es ist absolut geil. Hammer. Ja. Also die fand ich auch ziemlich cool. Frankreich habe ich schon gesagt. Für mich so von der reinen Achtelfinalleistung, was nach dem 2-1 passiert ist, muss man dazu sagen, war das eigentlich die beeindruckendste Mannschaft für mich. Also das ging schon ziemlich ab. Und dann sind wir eigentlich schon beim Viertelfinale, können wir mal kurz so drüber schauen. Uruguay, Frankreich finde ich ziemlich fett und es fällt mir enorm schwer, hier Gewinner zu. Oh, das ist auch noch 16 Uhr am Freitag. Ich werde irre, das kann ich ja gar nicht gucken. Ich auch nicht. Scheiße. Das ist schon ein geiles Duell. Es könnte natürlich auch sein, dass es so ein unansehnliches 0-0 wird oder 1-1 und dann in die Verlängerung geht, ein Elfmeterschießen. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir hier ein großartiges Fußballspiel. Ich sag natürlich Frankreich wegen Pavard, aber ja, Pocho, was denkst du? Ja, gut, dann halte ich dagegen. Dann sage ich Uruguay 2-1. Wird spannend. Brasilien gegen Belgien finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Aber ja, auch die Brasilianer, ähnlich wie die Uruguayer, finde ich vor allem deswegen so gefährlich oder als Titelaspirant, weil sie in der Defensive unheimlich wenig Gegentore kassieren. Ich glaube, erst ein Gegentor haben die bekommen. Ja. Im ersten Spiel gegen die Schweiz sonst noch keins kassiert. Also das sieht auch sehr, sehr verdächtig nach stabilisierte brasilianische Mannschaft aus. Also das finde ich auch sehr beeindruckend. Was denkst du, was dein Bauchgefühl? Also, ich sehe schon die Brasilianer vorne, aber ich glaube, es wäre keine andere Möglichkeit oder keine andere Mannschaft aus diesem Viertelfinale hätte die Möglichkeit, so sehr Brasilien zu schlagen wie Belgien, weil es keiner erwartet. Und von daher kann warum nicht mal so ein 1-0 Belgien? Da muss ich dir mal nachfragen. Keine von den jetzt noch verbleibenden Mannschaften siehst du hat eine bessere Möglichkeit, Brasilien zu schlagen als Belgien? Zu diesem Turnierzeitpunkt nicht, nein. Hätte es Frankreich gedacht? Nö, weil Frankreich immer noch so gehypt ist, dass sie sich auch überschätzen würden gegen Brasilien und denken würden, sie könnten gewinnen. Ich glaube, die Belgier gehen damit dran, dass es so nicht, dass sie gewinnen können oder würden das nach außen auf jeden Fall nicht so zeigen. Und das finde ich sehr interessant. Na, was man sagen muss, ist, dass die Brasilianer noch nicht dieses Peak-Spiel hatten. Weißt du, also es gibt ja immer so ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft, mindestens eins. Ich möchte aber noch ein GIF auch von Neymar sehen. Ein GIF, wo er sich weiterrollt über die Autobahn und so weiter. Das möchte ich gerne noch sehen. Die sind echt gut. Also dafür liebe ich das wirklich im Moment. Da lache ich sehr drüber über sowas. Ja, aber was ich nochmal sagen wollte, dieses eine Spiel, was so sinnbildlich für eine Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft steht. Also jetzt im ersten Moment fällt mir Kroatien gegen Argentinien ein oder für Frankreich jetzt die Nummer gegen Argentinien. Die Brasilianer hatten dieses Spiel noch nicht. Könnte natürlich sein, dass die hier Belgien oder vielleicht dann im Halbfinale Frankreich sollten die weiterkommen, dass sie da dann richtig abgehen. Aber Brasilien-Belgien ist auch ein richtig cooles Viertelfinale. Also der Freitag, der ist echt brillant. Uruguay, ich kann nichts gucken. Brasilien-Belgien. Ist doch super, oder? Da kannst du ja theoretisch aufnehmen, aber ich weiß, du machst das nicht. Nee, so, ich guck dann im Nachhinein die Zusammenfassung. Der Samstag ist dann wenigstens hat so ein Underdog-Flair, ein Stück weit. Schweden-England. Da ist für mich eigentlich auch alles möglich. Ja, also die Schweden sind defensiv so unglaublich stark. Also ich finde die schon wahnsinnig gut, dass sich die Engländer hier auch schwer tun könnten. Weil das war jetzt auch nicht so, dass die gegen Kolumbien ein Feuerwerk abgebrannt haben und dass man sich jetzt hier wirklich Sorgen machen müsste um die Schweden. Also ich möchte nicht ausschließen, dass England nach diesem Hype, nach diesem ersten gewonnenen Elfmeterschießen in der WM-Geschichte jetzt plötzlich weißt du, diesen Downer erfahren und überraschend gegen Schweden rausfliegen. Ich bin gespannt, wie die das verpacken. Nee, das wird sogar ein 3-0 für England. Ich habe 1-0 bei Kicktipp, habe ich 1-0 für Schweden getippt. Boah, du bist aber auch ein Rabauke. Holst du von hinten die Punkte, ne? Ja, das Schlimme ist, ich bin Drittletzter oder so. Sechster oder so hin. Bei mir auf der Arbeit. Aber das ist dann auch nicht so toll. Ja, ich bin bei den VfB Stuttgart Tweet-Konsorten mit dabei. Tweet-Konsorten? Ja, das nennt sich Tweepkick. Ach, das sind die. Okay, ja. Habe ich gelesen, den Hashtag. Da sind wir. Und Russland gegen Kroatien ist so gefühlt ein sehr offenes Spiel für mich. Auch wenn ich natürlich rein von der Qualität Kroatien deutlich besser sehe als Russland. Aber ich bin gespannt. Für die Kroaten, das war ein langes Spiel. Ja, natürlich, die Russen, die mussten auch die Verlängerung mitnehmen. Aber ich bin da gespannt. Also natürlich, die Kroaten haben mehr zu verlieren. Ja. Und ich möchte nicht ausschließen, dass es hier zumindest in die Verlängerung geht und vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Und dann ist es ja mehr oder weniger Glück. Ich glaube, dass Russland weiterkommt, einfach nur aus dem Grund, weil sie dann garantiert noch zwei Spieler haben und das will Putin. Aber ich sag dir, wenn Russland im Halbfinale steht, dann fällt's echt auf. Also dann kannst du mir sagen, was du möchtest, aber dann stimmt hier was nicht. Also wenn die jetzt Kroatien, das kann einfach nicht sein. Das geht nicht. Nicht gegen dieses Mittelfeld. Also von der Qualität ist für mich das kroatische Mittelfeld das beste Mittelfeld von den restlich verbleibenden Mannschaften hier. Finde ich phänomenal. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Wir könnten natürlich jetzt auch noch über die Bundesliga sprechen und so, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Ja, das machen wir ja sowieso weiter. Ja, der Chris ist jetzt heute nicht da, deswegen wollten wir uns mal mit einer kurzen Folge hier noch bei euch melden. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ist ja auch so. Ich weiß nicht, ob das jemals... Klingt überhaupt nicht egoistisch. Ja, wenn nicht, habt ihr halt Pech. Ich höre mir die Folge auf jeden Fall gleich nochmal an. Und morgen auf der Arbeit auch nochmal. Ah, eine Endlosschleife. Ich könnte einfach, wenn ich den jetzt hier veröffentliche, den Podcast, dann schneide ich einfach diese Stunde immer... also hintereinander, ne? Ja, in einem Loop, so 12 Stunden Dieter. Folge ist 15 oder so. Ist wahrscheinlich besser als so manches, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so zu sehen ist. Von daher kann schon sein. Übrigens, Pocho, das muss ich jetzt hier noch anfügen. Ja, bitte. Sky News. Es gab nie einen Anruf oder ein Angebot von Sky. Mein Vertrag ist am 30.06. ausgelaufen. Kommentarlos? Quatsch. Kein Scheiß. Ich habe weder eine E-Mail bekommen, ich habe weder einen Brief bekommen. Beim Anruf bin ich mir nicht sicher, weil es kann sein, dass die eine Festnetznummer von mir haben und ich habe meinen Festnetzanschluss, also der wird halt nicht eingesteckt. Also genau, bei mir auch nicht. Ja. Also es könnte sein, dass sie es vielleicht da mal versucht haben. Aber dass nicht eine Woche vorher Post kam, wundert mich sehr. Aber hat natürlich da auch ein bisschen Verschwörungstheorie über das, wie wir in letzter Zeit so über diesen Pay-TV-Sender hergezogen sind. Ne? Meinst du, dass da jemand zuhört? Dass unter den 600 Zuhörern bei uns einer dabei ist, der Sky-Mitarbeiter ist. Und das dann in die Sky-Welt trägt. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, ich behalte jetzt erstmal den Receiver. Soweit ich weiß, kriegt man ja dann nochmal einen Brief, wenn man nicht rechtzeitig... Ja, behalten erstmal. Ja, den behalte ich jetzt, weil ich auch gelesen habe, dass Sky manchmal noch nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, sich auch nochmal meldet. Ja, die melden sich bei mir immer noch. Ja, klar. Siehst du, jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt, weil ich sag so, wie es ist. Also ich hätte ja jetzt 54 Euro zahlen müssen für... also Sport, Sky Sport und Bundesliga. Ja. So, und natürlich mache ich das nicht. Mein Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich werde mir, wie heißt das, Sky Go oder so holen und werde da dann mein Glück versuchen. Und ich fühle mich immer noch wohl ohne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sky Go, wie heißt denn das nochmal? Sky Select? Nee. Ja, mit Ticket und so, ne? Ticket, Sky Ticket, genau. Versuche mich damit irgendwie über die Runden zu schlagen. So, dann habe ich noch eine Anekdote, dann haben wir es aber wirklich geschafft. Ich habe mir Tickets für das erste VfB-Testspiel gekauft in Reutlingen. Ach, schon wieder Reutlingen? Ja, da sind wir häufig zu Gast. Und dann habe ich so geguckt, hier, klick mir die Tickets zusammen oder das Ticket. Und freue mich dann auch schon, dass es relativ schnell bei mir aufläuft. Kommt heute das Ticket an, steht drauf, Stehplatz. Aber bei der Auswahl, ich habe extra vorne mal geguckt, kann ich meinen Platz anwählen? Hier, Platz, Reihe so und so, Platz 200, so, weißt du? Und dann dachte ich auch, was ist denn das für eine Scheiße? Habe ich mir erstmal Bilder von dem Stadion aufgerufen und sehe da, ja, stimmt, da gibt's nur auf einer Tribüne Sitzplätze. Und ich habe auf der anderen Tribüne mein Ticket geordert. Das heißt, da werde ich... Ich hoffe vor allem, dass es nicht irgendwie der Reutlinger Fanblock ist, in den ich aus Versehen jetzt gelandet bin. Wäre natürlich möglich. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch bis vor... Ja, sagen wir mal, wie alt bin ich jetzt? So alt bin ich jetzt. Bis vor 6, 7 Jahren habe ich ja immer noch in der Nordkurve gestanden. Es geht ja auch nicht mehr. Also ich kann es nicht mehr. Ja, ich könnte schon stehen, aber ich würde jetzt ungern bei den Reutlinger-Fans stehen, wenn ich ehrlich sein soll. Also, ach, das wird doch lustig. Dann kannst du Dieter live machen aus der Reutlinger-Kurve. Ich mache das ja, ich will ja wirklich einen Eindruck bekommen von den neuen Spielern. Also ich habe mich ja ganz bewusst dazu entschieden, dieses erste Testspiel zu besuchen. Und vor allem war mein Plan, ich sitze, also als ich diesen Platz ausgewählt habe, habe ich darauf geachtet, dass der sehr mittig ist und so halb hoch, sodass ich einen guten Eindruck bekomme von dem, was da auf dem Spielfeld stattfindet. Und jetzt habe ich die Vermutung, dass meine taktische Analyse, die ich da vornehmen wollte, ein bisschen gestört wird durch fliegende Bierkrüge und, weiß nicht, Schnipsel, Fahnen oder sonst irgendwas. Ja. Und lärmende Kinder. Das ja, lärmende Kinder wäre ja das Schlimmste an sich. Ne? Naja, was will man machen? Gut, jetzt haben wir's. @DieterCast, kann man ja auch mal sagen. Das ist unser Twitter-Handle. Der ist cool as fuck. Guckt mal vorbei. Aber mindestens das. Ja. Ja, also das ist schon, also ist schon was Schönes, wenn man da folgt. Und wir sind natürlich auch auf iTunes und darauf angewiesen, dass ihr vielleicht mal so einen Podcast auch bewertet, den ihr hört. Also da würden wir uns vielleicht auch freuen, wenn jemand 5 Sterne vergeben will. Ist das jetzt eure Chance? Nur noch bis nächste Woche Mittwoch. Also nutzt diese einmalige Möglichkeit, bewertet Dieter mit 5 Sternen. Und ja, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Pocho, du noch Themen? Ja, unbedingt. Aber die kann ich jetzt gar nicht so schnell zusammenfassen. Das lassen wir für die nächste Ausgabe. Gut, dann gehen wir nach Hause und sagen ciao. Gute Nacht. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.